بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه على سوكبت الله دمهان دا ولتن زين استس لوب زين جبت ام جبت دانك Wir bitten ihn um Rechtleitung und wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Irrgang. Wer von Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet wird, ist fürwahr recht geleitet. Und wer von Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre geleitet wird, für den wirst du niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Er ist ein Einziger, er hat keinen Teilhaber und er hat zu allem die Macht. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Auserwählter ist, Allahs Gesandter ist, derjenige ist, den Allah als Barmherzigkeit zu den Menschen geschickt hat. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der ist recht geleitet. Und wer ihnen beiden zuwiderhandelt, der ist weit in die Irre geleitet worden. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah weitermachen mit dem Kapitel At-Tahara, mit dem Unterkapitel Al-Istinja. Und es geht weiter mit dem Satz, man führt den Istijmar danach mit Wasser den Istinja durch. Der Istijmar genügt, sofern das Ausgetretene nicht die gewohnte Stelle überschreitet. An dieser Stelle erwähnt der Autor beide Formen der Reinigung nach der Notdurft zusammen und gleichzeitig. Und wir haben gesagt, allgemein bedeutet Istinja, dass man sich reinigt nach der Notdurft. Und oft wird Istinja verwendet für die Reinigung mit Wasser und Istijmar für die Reinigung mit Steinen und allem anderen, das ähnlich ist wie zum Beispiel Papier. Und diese beiden Möglichkeiten hat man grundsätzlich. Aber hier der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, man führt den Istijmar durch und danach mit Wasser den Istinja. Das heißt also, er vereint beide Arten miteinander. Und das ist sicherlich die vollkommenste Art der Reinigung. Warum? Weil man zuerst einmal die grobe Najasa entfernt und danach mit Wasser, jeder von uns weiß, dass Wasser den After und das Geschlechtsteil noch mehr reinigt als natürlich Steine und Papier. Und deswegen ist es die vollkommenste Art, diese beiden Sachen zu verwenden. In dieser Reihenfolge natürlich erst einmal Istijmar und danach Istinja. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah At-Tawbah über die Moschee von Quba in Medina. Die Moschee von Quba ist die erste Moschee, die in Medina gebaut worden ist. Also noch vor der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie wurde gebaut von manchen Sahaba, die also schon vorher da waren. Und diese Moschee von Quba ist eine besondere Moschee und dazu gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Darin gibt es Männer, die es lieben, sich zu reinigen und Allah liebt diejenigen, die sich reinigen. Es gibt eine Überlieferung, die unauthentisch ist, gemäß den Gesetzen der Hadith-Wissenschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Leute von Quba gelobt hat, weil sie erst den Istijmar durchgeführt haben und dann den Istinja. Und auch wenn diese Überlieferung umstritten ist, beziehungsweise unauthentisch ist, so muss es einen Grund geben, warum Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen, diese Bewohner von Quba gelobt hat in Bezug auf At-Tahara. Also sie müssen irgendetwas in Bezug auf die Tahara ja gemacht haben, weshalb sie gelobt worden sind. Und deswegen stärkt das die Ansicht zu sagen, dass das trotzdem der Offenbarungsgrund ist, dass sie Istijmal gemacht haben und dann Istinja. Unabhängig davon sagen manche Leute, dass es eine Bid'ah ist, wenn man Istijmar macht und danach Istinja, also beides zusammen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam entweder Istijmar gemacht hat oder Istinja und eine Kombination von beiden nicht überliefert ist. Doch diese Aussage ist falsch, weil eine Bid'ah kann es nur geben in Bezug auf Dinge, die eine Ibadah darstellen. Und das sich Reinigen nach der Notdurft ist an sich keine Ibadah. Und der Beweis dafür ist, dass wenn eine Person den Istijmar durchführt oder den Istinja und keine Niyya dafür hatte, keine Absicht gefasst hat, sich dadurch zu reinigen, dann ist sein Istinja und sein Istijmar trotzdem gültig. Also wenn ein Gottesdienst gültig sein soll, dann kann er nur gültig sein, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Einmal, er muss so verrichtet werden, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und zum anderen, die Absicht muss für Allah da gewesen sein. Und natürlich auch die Absicht, manchmal gibt es Ibadat, die äußerlich gleich aussehen, wie zum Beispiel Dhuhr und Asr. Wie unterscheidet man das? Durch Niyya. Ja? Das heißt also, die Absicht spielt eine Rolle und die Art und Weise. Wenn aber jemand sich nach dem Toilettengang gereinigt hat und jetzt an ihm keine Najasa mehr ist, dann, auch wenn er die Absicht nicht gehabt hat, kein Faqih würde sagen, du musst dich jetzt nochmal reinigen, nochmal abwischen oder nochmal mit Wasser waschen. Und deswegen, diese Sache ist keine Ibadah an sich. Und wenn es keine Ibadah an sich ist, es ist prinzipiell falsch zu sagen, dass es eine Bid'ah ist, das miteinander zu kombinieren. Deswegen, man darf sowohl das eine machen, reicht aus. Man darf das andere machen, reicht aus. Man darf aber auch beides zusammen machen. طيب. Der Autor sagte, der Istijmar genügt, sofern das Ausgetretene nicht die gewohnte Stelle überschreitet. Wenn also jemand sein großes Geschäft verrichtet hat und er sich danach mit Papier reinigen möchte, dann ist es kein Problem, solange natürlich der Stuhl nicht den Bereich des Afters beschritten hat. Manche Gelehrten sagen, auch bis zu den Pobacken, aber wir bleiben dabei, das bis zum After nur. Deswegen, wenn also der Stuhl, die Najasa, woanders hingekommen ist, dann ist das nicht die Stelle, dann ist es keine Stelle, die man reinigen darf mit dem Papier oder mit Steinen. Sondern wenn das woanders hingekommen ist, auf die Pobacke oder auf den Oberschenkel oder irgendwo anders hin, oder auch beim Urinieren den Bereich der Eichel verlassen hat, zu den Hoden oder anderswohin, dann muss man diese Stelle waschen. Ja, also wenn jemand also sein Geschäft verrichtet und es kommt ein Urintropfen zum Beispiel an seine Hose oder an seinen Fuß, dann reicht es nicht aus, wenn er mit Papier darüber wischt, sondern er muss das waschen mit Wasser. Okay? Bis diese Sache eben entfernt worden ist. Dann sagte der Autor weiterhin, Bedingungen für Istijmar mit Steinen und ähnlichem sind, dass es Tahir ist, reinigend, weder Knochen noch Dung noch Nahrung noch etwas Angesehenes noch etwas, das mit einem Tier in Verbindung steht. Istijmar, haben wir gesagt, bedeutet, dass man Steine, Papier oder ähnliches verwendet. Dafür gibt es Bedingungen. Und Bedingung ist, dass erstens Er sagt Steine und ähnliches, und das haben wir gesagt, wie zum Beispiel Papier, Holz, irgendetwas Trockenes, wodurch man diese Najasa entfernen kann. Kann auch Blätter von Bäumen sein oder ähnliches. Dass es tahir ist, das heißt, dass die verwendete Sache oder das Verwendete, weil es im Neutrum steht, das Verwendete tahir ist. Also darf man nichts verwenden, das najis ist. Der Beweis dafür ist der folgende Hadith in Sahih al-Bukhari. Und zwar berichtet Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. عبد الله بغشت ist der Prophet صلى الله عليه وسلم einmal zum Abort ging. Daraufhin hat er mir angeordnet oder von mir verlangt, drei Steine zu bringen. Ich habe nur zwei gefunden. Das dritte habe ich gesucht, aber keins gefunden. Und dann habe ich ihm ein Stück Dung gebracht. Offensichtlich von irgendeinem Tier, der Stuhl, der getrocknet ist, dass man sich damit reinigt. Ich habe es ihm gebracht. Er hat dann die beiden Steine genommen und den Dung weggeschmissen und gesagt, das ist unrein. Hadarix, denn manche, das ist ein Dialekt der Jemeniten, dass man statt Rijis mit Jim, dass man mit Kaf spricht, Rix. Das ist das Gleiche. Insofern muss also das, was man verwendet, Tahir sein, gesetzlich rein. Ist ja auch logisch, denn man möchte ja sich reinigen und nicht noch mehr beschmutzen. Reinigend. Das heißt also, er sagt reinigend. Reinigend bedeutet, der Gegenstand, oder das, wenn es, muss die Sache sauber machen können. Den After und sauber machen können. Deswegen, wenn das Paradebeispiel, wenn jemand etwas ganz Glattes benutzt, einen ganz glatten Stein oder eine Scheibe, Glasscheibe oder sowas, ja. All diese Sachen, das verschmiert und das natürlich reinigt nicht und dadurch würde man sich nicht reinigen können. Er sagte, es dürfen auch keine Knochen sein. Knochen darf es nicht sein. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, dass diejenigen Knochen, über die Allahs Name ausgesprochen worden ist, manche Gelehrte sagen, das sind diejenigen, die Tiere, die man geschlachtet hat im Namen Allahs. Andere sagen, wenn man die Knochen nimmt, dann soll man sie beim Wegschmeißen Bismillah sagen und dann sind sie für die unsere Geschwister von den Jinn erlaubt. Und deswegen, das ist die Nahrung unserer Geschwister von den Jinn, deswegen darf man sie nicht verwenden, um sich damit zu reinigen. Darf auch kein Dung sein, wie gesagt, weil es nicht Tahir ist. Noch darf es Nahrung sein. Tayyib. Woher kommt der Beweis, dass man keine Nahrung verwenden darf? Aus dem Verbot, dass man keine Knochen benutzen darf. Denn wenn man sogar Rücksicht nehmen muss auf unsere Geschwister von den Jinn, dann muss man erst recht Rücksicht nehmen auf unsere Geschwister von den Ins, von den Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat nämlich diese Nahrungsarten für uns erschaffen, damit man sie isst und, all diese, und zum Essen einem zur Verfügung gestellt. Und deswegen haben manche Gelehrte es verboten, dass man Früchte wie Zitronen, Äpfel, Orangen oder Gurken und so ähnliches für Kosmetik verwendet. Kennt ihr manche Leute, die machen das auf ihre Augen, auf die Haut oder sowas. Die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat das nicht dafür verwendet. Er hat das nicht dafür erschaffen. Und es sei eine Form von Undankbarkeit, die Nahrung für Dinge zu verwenden, für die sie nicht gedacht worden sind. Erst recht natürlich, wenn diese Nahrung gebraucht wird. Es ist eine Art von Undankbarkeit. Noch etwas Angesehenes. Das heißt also, egal was islamisch gesehen einen Wert hat, etwas in der Religion angesehen ist, darf man nicht verwenden, um dadurch sich zu reinigen. Und das ist abgeleitet vom Verbot, Knochen zu verwenden, weil das bei den Jinn etwas Angesehenes ist. Sie brauchen das. Und allgemein also vom Verbot, die Nahrung zu verwenden. Manche Leute, die am Anfang ihres Werdeganges sind, wenn es darum geht, nach Ilm zu streben, nach Wissen zu streben, sie verurteilen solche Aussagen der Fuqaha und sagen, diese Aussage, dafür gibt es keinen Beweis. Wo ist der Hadith, der verbietet, dass man Blatt Papier benutzen darf, aus einem Fiqh-Buch oder aus einem Tafsir-Buch oder was auch immer. Sie sagen, wo ist der Beweis dafür? Wir sagen, wenn du den Beweis nicht kennst, so gibt es andere Menschen, die den Beweis kennen. Und deswegen, es gibt manche Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich verboten hat. Er sagt, dass keine Knochen würden benutzen, weil es von den Nahrung von den Jinn ist. Da braucht man nicht viel Grips haben, nicht viel Fiqh haben, nicht viel Verstand haben, um zu verstehen, dass man Knochen nicht benutzen darf. Das hat er ja gesagt. Aber jetzt, wodurch unterscheiden sich die Fuqaha? Jetzt guckt man, oder wodurch unterscheidet sich ein Gelehrter von einem Nichtgelehrten? Ist eben, dass er aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr versteht als jemand anderes. Okay. Das heißt, der Sinn des Verbotes ist sicherlich nicht nur der Knochen, sondern allgemein alles, was islamisch gesehen einen Wert hat. Und deswegen, manche Leute, sie verurteilen solche Aussagen, Fuqaha sagen, dass dafür, manche Leute sagen das tatsächlich, sie sagen, die Fuqaha, sie erwähnen manchmal Angelegenheiten, für die es keinen Beweis gibt. Ja. Obwohl diese Person selbst vielleicht den Koran nicht auswendig kann, vielleicht die Ahadith al-Ahkam auch nicht auswendig kennt, und die Ahadith al-Ahkam sind, oder zumindest nicht nachgeschaut hat, die Ahadith al-Ahkam sind diejenigen Hadithe, die für den Fiqh relevant sind. Das heißt also, bevor du anfängst, querbeet irgendwas auswendig zu lernen bei den Hadithen, sollst du erstmal fragen, was sollte ich auswendig lernen? Weil die Gelehrten haben die Hadithe schon geordnet, Alhamdulillah. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, wenn du ein Normalsterblicher bist, was ein Mensch bist mit normalem Leistungsvermögen für dein Gedächtnis, dass du nicht einfach anfängst, Bukhari und Muslim auswendig zu lernen, sondern erstmal die wichtigen Hadithe davon für dich. Ja, deswegen ist es schon geordnet. Wie zum Beispiel das Umdat al-Ahkam. Zum Beispiel Umdat al-Ahkam ist für einen Faqih das Wichtigste erst einmal, weil da sind diejenigen Hadithe stehen dort drin, die ein Faqih wissen muss und die gleichzeitig bei Bukhari und Muslim oder einem von beiden sind. Das heißt, die Hadith sind alles sahih. Und das heißt also, es gibt eine Reihenfolge, wie man da vorgehen sollte, wenn man erfolgreich sein will. Dann sagte er, rahimahullah, noch etwas, das mit einem Tier in Verbindung steht. Also gemeint ist irgendein Teil eines Tieres. Wäre vielleicht auch möglich zu übersetzen. Also jetzt zum Beispiel, also man hat ein Schaf geschlachtet und dann bleibt da der Schwanz von dem Tier übrig, dass man diesen nimmt und sich damit reinigt. Das ist auch eine Sache, die es zu vermeiden gilt, weil das eben auch etwas ist, auf dem gleichen Prinzip aufgehört wie auf der Nahrung, etwas ist, was in unserer Religion Respekt verdient und dass man deswegen sich damit nicht reinigen soll. Allerdings anders, zum Beispiel stell dir mal vor, du hast eine Orange oder du hast eine Wassermelone und die Wassermelone wurde gegessen und die Schale ist davon übrig geblieben. Die Schale davon, die hat keinen Wert mehr. Weder unter den Leuten noch religiös gesehen, die kann man auch benutzen dann, um sich dann zu reinigen. طيب. Dann sagte er weiterhin, Bedingung ist, dass man mindestens dreimal wischt, sodass die Stelle sauber ist, selbst wenn dies mit einem mehrkantigen Stein geschieht. Es ist Sunna, bei ungerader Anzahl zu stoppen. Bedingung ist, also das gemeint ist jetzt hier, wenn du das nicht erfüllst, wie bei den anderen Sachen auch, bei den anderen Sachen ging es darum, Bedingungen in Bezug auf die Sache, die man verwenden soll. Und jetzt geht es um Bedingungen, um wenn man die richtige Sache verwendet, um sich zu reinigen, wie oft soll man das machen? Manche Gelehrte sagen, es reicht aus, wenn du einmal machst, unter der Bedingung, dass der Platz sauber ist. Okay? Und andere Gelehrte sagen, Es muss mindestens dreimal muss man sauber machen, mindestens. Und diese Ansicht ist dem folgenden Hadith näher, also der Wahrheit inshallah näher. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha überliefert: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. Er sagte, wenn jemand zur Toilette geht, dann soll er drei Steine mit sich nehmen, um sich zu reinigen. Das genügt ihm. Und die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist für uns grundsätzlich verpflichtend. Deswegen sagen wir, man muss sich mindestens dreimal reinigen. Selbst wenn es nach einem Mal schon sauber wäre, man macht es ein zweites und ein drittes Mal. Dieser Hadith ist bei An-Nasa'i und bei Abu Dawud überliefert. Bedingung ist, dass man mindestens dreimal wischt, sodass die Stelle sauber ist. Das heißt also, wenn du dreimal gewischt hast und die Stelle ist nicht sauber, musst du mehr machen, bis es sauber ist. Dann sagte er, selbst wenn dies mit einem mehrkantigen Stein geschieht, damit soll gesagt werden, im Hadith heißt es zwar drei Steine, aber es geht nicht um drei Steine, sondern es geht darum, dass man dreimal wischt. Und deswegen, wenn man einen Stein hat, den man aus verschiedenen Stellen benutzen kann, um sich zu reinigen, Hauptsache insgesamt ist es dreimal. Also angenommen, man hat zwei Steine nur. Und das ist auch die offensichtliche Bedeutung des Hadithes, das wir vorhin gesagt haben. Denn der Sahabi hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Stück Dung gebracht und zwei Steine. Hat den Dung weggeschmissen, nur zwei Steine verwendet. Also muss er einen Stein mindestens zweimal verwendet haben, damit er auf drei kommt, richtig? Weil er selbst gesagt hat, man soll dreimal machen. Insofern darf man auch einen Stein von mehreren Seiten verwenden, wenn dies möglich ist. Oder man verwendet zwei Steine und Papier oder ähnliches. Es ist Sunna, bei ungerader Anzahl zu stoppen. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat das uns so mitgeteilt. Und wir wissen, dass es prinzipiell soll man, wenn man die Möglichkeit hat, bei einer Sache etwas in ungerader Anzahl zu machen, soll man das machen. Denn Allah ist Witr, das heißt, er ist von ungerader Anzahl, weil Allah ist einer und eins ist eine ungerade Zahl. Und deswegen liebt er die ungerade Zahl, subhanahu wa ta'ala. Deswegen also, stell dir mal vor, du wischst dich dreimal und das ist noch nicht sauber. Du wischst dich ein viertes Mal, dann ist es sauber. Dann sollst du nochmal ein fünftes Mal machen. Jetzt kommt jemand und sagt, das ist doch Verschwendung. Dann sagen wir zu ihm, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das Papier erschaffen. Und er hat die Steine erschaffen. Und er hat das Wasser erschaffen. Also darf er auch bestimmen, was damit gemacht wird, oder? Also kann es keine Verschwendung sein, per Definition. طيب. Der nächste Satz lautet, der Istinjah ist aufgrund jeder Sache, die austritt, wajib, es sei denn, es handelt sich um Wind. Der Wudu und Tayammum vorher sind ungültig. Der Istinjah aufgrund jeder Sache, die austritt, ist wajib, es sei denn, es handelt sich um Wind. In diesem Fall, liebe Geschwister, wenn es um Najis-Sachen geht, es ist klar, egal was austritt aus dem Körper und es ist Najis, dann ist es, also wenn es aus dem Geschlechtszeilen vorne oder hinten Urin oder Kot oder Blut austritt, dann ist es zweifellos Najis. Meinungsverschiedenheit gibt es, wenn es Tahir ist. Der Autor sagt, man hat hier keinen Unterschied gemacht. Wir machen allerdings den Unterschied und sagen, wenn das, was Tahir ist, hinaustritt, wenn das, was Tahir ist, hinaustritt und feucht ist, das heißt sozusagen durch die Najasa berührt worden ist, dann ist der Istinja verpflichtend. Dann ist der Istinja verpflichtend. Und heutzutage ist das realistisch, zum Beispiel, wenn bei der Frau etwas eingeführt wird, oder auch beim Mann etwas eingeführt wird, und dann die Sache ist normalerweise Tahir, Plastik oder ähnliches. Und man nimmt das heraus und es ist feucht und unrein, dann in diesem Fall, man verpflichtet die Person ebenfalls zum Istinja, das heißt zum Reinigen. Als hätte sie sozusagen die Notdurft verrichtet. Anderes Beispiel wäre Steine, Würmer, aber lass uns davor bewahren. طيب. Es ist wajib, warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam also das Istinja und Istijmar angeordnet hat. Und das ist das Gleiche. Istinja und Istijmar ist klar wegen der Najasa, die ausgetreten ist. Und hier ist auch Najasa ausgetreten, also muss man sich auch hier reinigen. Es sei denn, es handelt sich um Wind. Wind, haben wir gesagt, da braucht man dafür kein Istinja, kein Istijmar machen. Und manche Gelehrte reden sogar hier von einer Übereinkunft. Warum? Weil die Ahlul Bid'ah interessieren uns in diesem Zusammenhang überhaupt nicht. Dann sagte er, der Wudu und Tayammum sind vorher ungültig. Das bedeutet, und das ist die Ansicht der meisten Ulama, das bedeutet, dass wenn man zum Beispiel auf Toilette gewesen ist und man erst den Wudu macht und danach sich reinigt durch Istijmar oder Istinja, dann sagt er, ist dieser Wudu ungültig. Okay? Und die Begründung dafür liegt darin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist die offensichtliche Bedeutung vom Hadith von Anas ibn Malik bei Bukhari bei Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam normalerweise, so kennen wir es nur über ihn, nach der Notdurft sich erst gereinigt hat und danach den Wudu vollzogen hat. Aber diese Beweisführung ist nicht eindeutig. Warum? Weil die bloße Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas so und so gemacht hat, sofern es nicht deutlich ist, nicht klar ist, dass man diese Reihenfolge auch einhalten soll, dann ist die bloße Umsetzung des Propheten sallallahu alaihi wasallam kein Beweis für diese Reihenfolge, wallahu a'lam. Und deswegen, man stelle sich vor, eine Person, sie verrichtet ihr kleines Geschäft und danach, bevor sie sich wäscht, also bevor sie ihr Geschlechtsteil wäscht, macht sie den Wudu. Und danach nimmt sie einen Eimer Wasser und kippt es auf sein Geschlechtsteil, um sich sauber zu machen. Was ja dann vollkommen ausreichend ist. Wir haben ja gesagt, dieses Hinausmassieren, Urintropfen, so, das braucht man nicht machen. Dann in diesem Fall sollte nichts dagegen sprechen, dass der Wudu trotzdem gültig ist. Natürlich ist diese Sache mehr theoretisch als praktisch, weil in der Praxis normalerweise kommt man nicht in die Bedrängnis, dass man sich zuerst einmal für das Gebet wäscht und danach sich durch Istijmar und Istinja reinigt. Deswegen in der Realität, du machst dich erst sauber und danach du vollziehst den Wudu. Natürlich, wenn du beim Wudu dein Geschlechtsteil, Entschuldigung, wenn du beim dich reinigen nach dem Wudu dann dein Geschlechtsteil berührst, das ist was anderes, weil dann ist dein Wudu sowieso ungültig. Okay. Dann kommen wir zu einem nächsten Unterkapitel von At-Tahara. Es heißt Siwak und Handlungen des Wudu gemäß der Sunna. Siwak und Handlungen des Wudu gemäß der Sunna. In diesem Kapitel geht es also um zwei Aspekte. Einmal das Siwak, das Verwenden des Siwak, der Baumbürste, und um ein paar Handlungen des Wudu gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Man hätte auch sagen können, ein paar Sunna-Handlungen, aber nicht alles, was er erwähnt hat, der Autor, ist unbedingt Sunna vom Wudu. Deswegen heißt es Siwak und Handlung des Wudu gemäß der Sunna. Das Wort Wudu, oder das Wort, bleiben wir beim Wort Siwak. Das Wort Siwak bedeutet auf Arabisch eins von zwei Sachen. Entweder das sich reinigen mit der Baumbürste oder es ist der Name für die Baumbürste. Man sagt also Siwak und Miswak, beides als der Begriff für diese Baumbürste. Das ist also eine, das ist nichts anderes als eine Wurzel von einem Baum, von bestimmten Bäumen. Wurzeln bzw. Äste können verwendet werden, um sich dadurch seine Zähne zu reinigen, wie mit einer Zahnbürste. Sogar noch besser als mit einer Zahnbürste. weil es natürlich natürlich ist und in erster Linie, weil es eine Nachahmung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und die Sache mit dem Siwak ist eine Angelegenheit, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in zahlreichen Hadithen erwähnt hat. Sodass er sagte sallallahu alaihi wasallam in Sahih al-Bukhari, أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ. Das bedeutet ungefähr übersetzt, ich habe euch schon das Leben schwer gemacht, dadurch, dass ich euch schon so viel über den Siwak, euch so oft zum Siwak aufgemuntert habe, aufgefordert habe. Sinngemäß bedeutet das. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat klar gemacht, dass Siwak gehört zur Fitra, zur natürlichen Veranlagung des Menschen gehört, dass man sich seine Zähne reinigt und dann mit so einer Baumbürste. Und der beste Siwak ist von dem Baum Arak. Der beste Siwak ist von dem Baum Arak. Es gibt verschiedene Baumbürsten. Und diese Sunna ist so wertvoll, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dass die letzte Handlung, die er in diesem Leben gemacht hat, war der Siwak. Das letzte, was der Prophet sallallahu alaihi gemacht hat, ist im Hadith von Aisha radiallahu anha überliefert worden. Und zwar trat Abdurrahman, der Sohn von Abu Bakr, ein. Und da hatte er in seiner Hand einen Siwak. Und ihr wisst, den Siwak oder Miswak, den kann man immer von beiden Seiten benutzen. Und er hat ihn von einer Seite benutzt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil er schon, also es war, wie gesagt, es waren die letzten Minuten oder Stunden seines Lebens, offensichtlich die letzten Minuten, hat er alaihi salatu wasallam nur auf den Siwak noch geschaut, mit einem Blick, der den Aisha verstanden hat, dass sie ihm den Miswak geben soll. Er möchte gerne einen Siwak, er möchte gerne seinen Mund reinigen. Daraufhin hat sie den Miswak von Abdurrahman genommen, radiallahu anhu, und hat den Siwak für den Propheten sallallahu alaihi wasallam sauber gemacht, beziehungsweise sogar parfümiert. Fatayyabtuhu, sagt sie, radiallahu anhu. Deswegen ist es auch eine Sunna. Man darf auch diesen Miswak, wird auch teilweise so verkauft, mit einem leichten, parfümierten Geruch drin. Ja, also leichte, gute Geruch. Und dann hat sie das offensichtlich, das ist die Bedeutung des Hadithes, dass sie natürlich die andere Seite des Siwak für den Propheten sallallahu alaihi wasallam weich gemacht hat. Deswegen sagen die Ulama, dass wenn man Siwak benutzt, das kommt auch im Text, soll man den Siwak erstmal weich machen, weil man dadurch nicht seinen Zahnfleisch verletzt. Und sie hat es dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben und sie sagte, ich habe niemals gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich so gut gereinigt hat wie in diesem Moment. Und dann ist er gestorben sallallahu alaihi wasallam, wie sie uns berichtet, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Insofern der erfolgreiche Mensch, derjenige Mensch, der die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt, er unterlässt nichts davon. Er versucht alles zu machen, wie es geht. Wie sein Liebling das gemacht hat, er macht ihm nach. Er sagt nicht, das ist eine Sunna, das braucht man also nicht machen. Er sagt nicht, es ist eine Sunna, das heißt, es ist keine Wajib, es ist nicht Pflicht. Deswegen kann man es weglassen. Nein, im Gegenteil. Es ist eine Sunna, das heißt, es ist eine Möglichkeit für mich, mich meinem Liebling sallallahu alaihi wasallam noch mehr zu nähern, damit ich am Tag der Auferstehung noch näher an ihm dran bin. Und das Ergebnis ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala manchen Menschen ein gutes Ende schenkt, indem er sie sterben lässt, während sie eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzen. Und die Sache mit dem Siwak hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so oft betont, sodass manche Gelehrte, das war die Zahiriyya, sie sagen sogar, dass das Verwenden von Miswak Pflicht ist. Vor dem Wudu bzw. vor dem Salah. Aber richtigerweise ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, für die man belohnt wird, wenn man sie umsetzt, und für die man nicht bestraft wird, wenn man sie nicht umsetzt. طيب das Kapitel heißt auch Handlung des Wudu gemäß der Sunna. Das heißt, Wudu, liebe Geschwister, kommt vom arabischen Wort Al-Wada'ah. Und Al-Wada'ah bedeutet der Glanz und die Schönheit. Und der Grund, warum Wudu heißt, ist eben, weil diejenigen Menschen, die sich gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam reinigen, sie werden am Tag der Auferstehung glänzen. Sie werden leuchten, und zwar diejenigen Stellen, die sie gewaschen haben, sie werden leuchten. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat vom Tag der Auferstehung und dass jeder ein Prophet ein Trinkbecken haben wird, und dann werden die Leute aus seiner Umma kommen und er wird ihnen zu trinken geben, da haben sie ihn gefragt, O Gesandter Allahs, wie erkennst du denn die Leute von deiner Umma? Und da hat er eben erklärt, dass er sie an den Spuren des Wudu erkennt. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam im Sahih Hadith, er sagte, تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Das heißt, der Schmuck eines gläubigen Menschen wird so weit reichen, wie sein Wudu gereicht hat. Und deswegen, je genauer man macht den Wudu und je ausführlicher man den Wudu macht, desto mehr wird man von Allah subhanahu wa ta'ala geschmückt werden am Tag der Auferstehung, was sicherlich eine riesige Ehre ist vor allen Menschen, dass man zu den Siegern und Erfolgreichen gehört und zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Grund, warum der Autor rahimahullah hier ein paar Handlungen des Wudu gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, ist, weil der Siwak, also er wollte den Siwak erwähnen, und das gehört natürlich zum Reinigen dazu, sehr logisch, genau wie man sich unten reinigt, auch wenn man sich oben reinigt, deswegen wird der Siwak erwähnt. Und jetzt kommen die Wudu-Handlungen dazu, warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, dass man den Siwak verwenden soll vor dem Wudu, beziehungsweise beim Wudu, und darüber werden wir uns gleich inshallah unterhalten. Deswegen also die Reihenfolge ist gut durchdacht, möge Allah subhanahu wa ta'ala den Autor dafür belohnen. Der ist den, jetzt sagt er, Siwak und Handlung des Wudu gemäß der Sunnah. Den Siwak, also ich lese erstmal den Abschnitt vor, versuchen wir uns kurz zu konzentrieren. Den Siwak, nicht den Finger oder ein Tuch fetzen, mit einem weichen Zweig, der reinigend wirkt und weder schadet, noch zerfällt, zu verwenden, ist zu jeder Zeit Sunnah, abgesehen vom Fastenden nach der Mittagszeit. Besonders vor dem Gebet, nach dem Aufwachen und wenn der Mundgeruch sich verändert hat, soll man ihn durchführen. Man führt den Siwak horizontal durch, indem man von der rechten Seite des Mundes beginnt. Man trägt auf seine Haare alle paar Tage Öl auf und Kuchel in die Augen in ungerader Anzahl. In diesem Abschnitt, liebe Geschwister, geht es also, wie wir erkennen können, um den Siwak und wie er gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam durchgeführt wird und wann er durchgeführt wird. Erstens einmal, man soll, wenn man die Sunna umsetzen möchte, Siwak verwenden und nichts anderes. Weil es könnte jemand sagen, statt dem Siwak, ich benutze eine Zahnbürste. Oder statt dem Siwak, ich benutze meinen Finger. Denn wenn es darum geht, sich zu reinigen, kann sein, dass man den Finger auch Schmutz rausbekommt. Oder ein Tuch fetzen oder was auch immer man benutzen könnte. Diese Sachen sind zwar auch gut, dass man sich reinigt, Hauptsache man reinigt sich natürlich am Ende. Aber wenn du die Sunna umsetzen möchtest, das heißt, du die Belohnung bekommen möchtest dafür, dass du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachgemacht hast, in diesem Fall geht das nur, indem du den Siwak benutzt. Deswegen, der Siwak ist noch einmal eine Stufe besser als alles andere, was man verwenden könnte. Deswegen sagt man den Siwak mit einem weichen Zweig. Weichen Zweig, der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von, den wir gerade eben vorgelesen haben, von Abdurrahman ibn Abi Bakr, As-Siddiq radiallahu ta'ala anhuma, also hat sie den Siwak erstmal faqatimtuhu, sie hat erstmal ihn weich gemacht für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in einer anderen Version faqasamtu, das heißt, offensichtlich hat sie den Teil, in dem den Abdurrahman benutzt hat, erstmal abgerissen oder abgebrochen. Ja. Und sie hat also weich gemacht, deswegen ist der Beweis. Mit einem weichen Zweig, wie gesagt, Arak am besten, aber es gibt, und dabei ist es egal, ob man es vom Ast benutzt oder von der Wurzel des Baumes benutzt, kann man alles benutzen, oder auch von einem anderen Baum, der für geeignet ist, der reinigend wirkt, denn darum geht es, und das bedeutet also, wenn der Siwak auch abgenutzt ist, stellt ihm vor, du hast einen Siwak und da oben das schon mehrmals benutzt, dann ist er abgenutzt, dann reinigt er nicht mehr. Wenn nämlich diese Fäden in dieser Wurzel zu weich geworden sind, dann haben sie keine reinigende Wirkung. Sie sollen nicht hart sein, dass sie sich verletzen, und sie sollen auch nicht zu weich sein, dass sie nicht mehr den Schmutz und was entfernen können, auch nicht mehr dann in die Zahnrillen und Lücken hineinkommen. Ja, in dem Fall schneidet man einfach den Teil ab und benutzt dann den nächsten Teil, wie allseits, denke ich, bekannt. Der reinigend Wirkung weder schadet, wie gesagt, nicht verletzt, nicht das Zahn vielleicht zum Bluten bringt zum Beispiel, noch zerfällt, weil dann reinigt er nicht mehr, ist zu jeder Zeit Sunnah, abgesehen vom Fastenden nach der Mittagszeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt in einem Hadith, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. Und einer Version auch مع كل وضوء. Das heißt, wenn ich nicht Angst hätte, dass ich es meiner Umma schwer mache, dann hätte ich ihnen angeordnet, dass sie den Siwak bei jedem Gebet benutzen sollen. Und in einer anderen Belieferung auch, bei jedem Wudu. Und wenn er sagt, jedes Salah und jedes Wudu, dann sind auch die Salah und Wudu gemeint an den Tagen, an denen man fastet. Also auch im Ramadan, außerhalb Ramadan. Okay? Und warum haben die Gelehrten, also warum sagt er hier, rahimahullah ta'ala, dass es Sunna ist, den Wudu und Siwak immer zu wenden, abgesehen vom Fastenden nach der Mittagszeit? Weil der Fastende entwickelt ein für einen Fastenden speziellen Mundgeruch, eigenen Mundgeruch, dadurch, dass er lange nichts gegessen hat. Und wenn er jetzt seinen Siwak benutzt, sagt der Autor, rahimahullah, sinngemäß, oder das ist der Grund, warum er das, weil dadurch geht der gute Mundgeruch des Fastenden weg. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt den Mundgeruch des Fastenden mehr als den Geruch von Moschus, auf Arabisch Misk. Und diese Begründung ist aber schwach. Warum? Weil der Mundgeruch des Fastenden, der geht nicht weg dadurch, dass man seinen Mund reinigt. Dadurch ist er kurz weg, aber in Wirklichkeit kommt der Mundgeruch des Fastenden vom Magen. Und deswegen weiß man, wenn man seine Zähne geputzt hat als Fastender, dass nach kurzer Zeit kommt der Mundgeruch wieder. Und deswegen darf man den Siwak immer benutzen. Immer benutzen. Ob man fastet oder nicht fastet. Aber natürlich als Fastender, man passt auf, dass man nicht davon schluckt, logischerweise. Besonders vor dem Gebet ist es also Sunnah. Besonders vor dem Gebet, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das angeordnet hat. Das heißt, egal ob es ein freiwilliges Gebet ist oder ein Pflichtgebet ist. Aber vorsichtig, wie gesagt, beim Zahnfleisch bluten, dass man das Blut dann nicht runterschluckt. Und er sagt, vor dem Gebet, in einem Hadith auch vor dem Wudu. Beziehungsweise im Hadith heißt es Ma'a kulli Wudu. Und das Wort Ma'a ist jetzt die Frage. Ma'a heißt normalerweise mit. Oder zeitgleich könnte man hier verstehen. Aber die Frage ist jetzt, wie soll man das machen? Manche Ulama haben gesagt, du fängst mit dem Wudu an, du wischst dir also die Hände und dann wäschst du deinen Mund einmal, zweimal und danach benutzt du den Siwak und dann wäschst du deinen Mund nochmal. Das heißt, entweder während der Mundwaschung oder vor der Mundwaschung. Weil wenn man den Mund richtig waschen möchte, dann muss der Siwak davor geschehen. Logischerweise, damit das Wasser überall hingelangt. Die zweite Ansicht, und das ist inshallah die stärkere, ist, dass man den Siwak zuerst verwendet und danach den Wudu durchführt. Weil wir kennen nicht aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er seinen Wudu für den Siwak unterbrochen hat. Wir wissen das nicht. Wenn das der Fall wäre, dann wäre uns das sicherlich überliefert worden. Deswegen gehen wir davon aus, dass er den Siwak erst verwendet hat und danach den Wudu durchgeführt hat. Denn der Wudu ist eine zusammenhängende Ibadah. Und wenn er sallallahu alaihi wasallam etwas anderes zwischendurch gemacht hätte, dann wäre uns das sicherlich überliefert worden. Besonders vor dem Gebet, nach dem Aufwachen ist auch eine Sunna in der Nacht oder am Tag, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam heißt im Hadith von Hudhayfa radiallahu anhu bei Bukhari bei Muslim, إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nachts aufwachte, reinigte er seinen Mund mit dem Siwak. Und die Tatsache, dass er das nachts macht, bedeutet nicht, dass es tagsüber nicht Sunna ist, sondern Hudhayfa überliefert uns das, was er gesehen hat. Und es geht darum, dass der Mundgeruch einer Person, die nach einem langen Schlaf aufwacht, ist unangenehm. Deswegen soll man sich danach die Zähne, den Mund reinigen. Deswegen sagte er nach dem Aufwachen und wenn der Mundgeruch sich verändert hat. Also auch tagsüber. Und diese Sache ist kein Hadith ausdrücklich, sondern das versteht man aus dem Sinn des Ganzen. Der Sinn des Ganzen ist, dass du einen guten Mundgeruch haben sollst. Sogar hat er, sallallahu alaihi wasallam, wenn er sein Haus betreten hat, das Erste, was er gemacht hat, seinen Mund erstmal gereinigt, damit auch die Ehefrau nicht einen unangenehmen, genauso wie du nicht möchtest, deine Ehefrau einen unangenehmen Geruch, also auch sollst du nicht das Gleiche machen. Und deswegen, das ist ein Verständnis, dass man mustanbat, aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er eben, wenn er nachts aufwachte, seinen Mund reinigt. Und hier sieht man auch schön die Reihenfolge des Autors, Imam al-Hajjaj, dass er erst einmal das erwähnt hat, was ausdrücklich überliefert ist, im Gebet, aufwachen, und dann sagt er, wenn der Mundgeruch sich verändert hat. Ja? Die ersten beiden sind klare Hadithe, und das dritte ist dann ein Verständnis aus einem Hadith. Und es wäre nicht sinnvoll, das umgekehrt zu machen. Ja? Man führt den Siwak horizontal durch. Horizontal bedeutet, es gibt oben, unten, links, rechts. Ja? Horizontal ist links, rechts sozusagen, wenn man nach vorne schaut, den Horizont. Und vertikal ist das Gegenteil davon. Und horizontal würde bedeuten, dass man von rechts beginnt, nach links, seine Zähne rein. Erstmal rechts und dann nach links geht. Ja? Und er sagte horizontal, weil es eine Überlieferung dazu gibt, aber diese Überlieferung ist daif. Darauf haben wir schon mal hingewiesen. Und zwar heißt in einem Hadith, istaku ardan. Das heißt, führt den Siwak horizontal durch. Und wenn der Hadith daif ist, dann brauchen wir nicht danach handeln. Wenn jemand trotzdem danach handelt, ist egal, aber er darf das nicht als Sunna sehen. Aber wichtig ist, oder entscheidend ist, wenn man die Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzen will, dass man mit rechts beginnt. Okay? Immer mit der rechten Seite beginnt. Ob man jetzt horizontal macht, oder ob man vertikal die Zähne putzt, ja, kann man auch schauen, was am sinnvollsten ist vom medizinischen her, und was einem auch angenehm ist. Dann sagte er, man führt den Siwak horizontal durch, indem man von der rechten Seite des Mundes beginnt, darüber haben wir gerade gesprochen. Man trägt auf seine Haare alle paar Tage Öl auf und Kuchel in die Augen in ungerader Anzahl. Man trägt auf alle paar Tage Öl auf. Es gibt Öle, die man sich in die Haare schmiert, denn das führt dazu, dass die Haare besser aussehen und ist eine Art Haarpflege. Okay? Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Und deswegen gibt es Öle, die auch leicht parfümiert sind, die man benutzen kann. Und das soll man aber nicht damit übertreiben, dass eine Person nicht zu sehr achtet auf sein Äußeres. Man soll immer ein Mittelmaß haben. Man soll nicht übertreiben, man soll nicht rumlaufen wie jemand, der überhaupt nicht pflegt und auch nicht so übertreiben mit der Pflege. Deswegen sollte man auch gemäß der Sunna an manchen Tagen seine Haare gar nicht kämmen. Ja? Deswegen an manchen Tagen macht man es, lässt man es einfach weg, eben damit man nicht übertreibt mit seinem Aussehen. Denn manche Menschen übertreiben mit ihrem Aussehen und sind vielleicht eine Stunde im Bad morgens, um sozusagen ein nach ihrem Verständnis gepflegtes Aussehen zu haben. Und hier auch wieder der Hinweis auf die Gewaltigkeit der Scharia des Islam. Schaut euch mal an, wie der Islam dir beigebracht hat, wie du dich reinigst und dir auch beigebracht hat, wie du deine Zähne putzt. Eine Sache, die wir als Muslime schon seit über 1400 Jahren praktizieren, mit einer Baumwurzel, die gemäß der Aussage mancher Zahnärzte viel gesünder ist und um ein Vielfaches wirksamer ist gegen Bakterien, also Bakterien noch viel mehr tötet, noch stärker vernichtet, und ein natürliches Mittel, ohne Chemikalien hinzugefügt, bei denen man erst nach 30 Jahren herausfindet, was für Schaden sie hervorgebracht haben. Ja? Und das, wie gesagt, du kriegst eine Zahnpflege im Islam, wenn du gemäß der Sunna bist, du hast kein Kariesproblem, du hast ein gesundes Gebiss bis ins hohe Alter und du wirst auch noch dafür belohnt. Das ist noch besser im Jenseits dafür. Das Diesseits ist klar, aber Jenseits sowieso. Und dann auch noch gibt es eine Haarpflege im Islam. Sogar deine Haare sollst du pflegen. Länge, kämmen, dass du das, wie gesagt, ab und zu einschmierst mit Öl, sodass die Haare besser aussehen und einen guten Geruch haben und so weiter und so fort. Und dann auch noch sollst du dich um deine Augen kümmern. Deswegen sagt er, dass man alle paar Tage Kuhl in die Augen in ungerader Anzahl aufträgt. Kuhl ist ein Stein, ein Antimon, sagt man auf Deutsch. Das ist ein schwarzer Stein, den kann man zu Pulver machen. Und das ist überliefert worden in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man dadurch besser sehen kann. Yanbutu sha'r wa yajlu al-basar, heißt es. Das heißt also, sowohl bringt die Haare zum Wachsen und sorgt für einen klaren Blick. Ja? Und deswegen soll man das auftragen in die Augen vor dem Schlafen gehen, alle paar Tage das machen. Und also ist, wie gesagt, eine unglaubliche Sache, dass unsere Religion ist nicht nur einfach nur das Beten. Ja, nicht nur eine Sache von Ibadat, nee, ist auch eine Sache von Pflege, eine Sache von Sauberkeit, eine Sache von Anstand, eine Sache von gutem Umgang mit anderen Menschen und so weiter und so fort. Eine Sache, die man in keiner anderen Religion wirst du so etwas finden, nirgends. Zeig mir aus den Büchern der Christen oder Juden oder was, wer auch immer, solche Bücher, wie die Fuqaha geschrieben haben, wo wo du aufgefordert wirst, gemäß der Religion Allahs, dich um dein Äußeres und dein Inneres zu kümmern. An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause, barakallahu fikum, von 5 Minuten ungefähr, und dann machen wir weiter, inshallah. Barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, nabiyyina Muhammad, وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Wir machen weiter mit dem darauffolgenden Satz. Die Tasmiya beim Wudu ist wajib, sofern man daran denkt. Deswegen war der Titel Handlung gemäß der Sunna und nicht Sunna Handlung des Wudu. Wie dem auch sei, mit der Tasmiya meint man das Sagen von Bismillah. Oder auch die vollkommene Version Bismillahirrahmanirrahim. Das nennt man Tasmiya. Oder Basmala. Okay? Und diese Tasmiya, sagt der Autor, das ist die Ansicht der Hanabila, ist beim Wudu wajib. Das heißt also, man muss Bismillah sagen beim Wudu. Eine Pflicht. Und sie begründen es mit einem Hadith, der umstritten ist. Ich wiederhole noch einmal. Die Tasmiya gemeint ist damit das Sagen von Bismillah. Und er sagt, dass es wajib ist, das heißt, dass es Pflicht ist. Und sie begründen das mit einem Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll, wenn man wenn man Allahs Namen nicht erwähnt beim Wudu, ist der Wudu ungültig, beziehungsweise hat man keinen Wudu vollzogen. Dieser Hadith ist ein umstrittener Hadith und dementsprechend, weil der Hadith ein umstrittener Hadith ist, sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht, ob die Basmala eine Pflicht ist oder keine Pflicht ist beim Wudu. Und wenn es eine Pflicht ist, stellt sich die Frage, ist sie eine Pflicht in dem Sinne, dass wenn man sie nicht sagt, der Wudu ungültig ist? Oder ist die Basmala eine Pflicht und wenn man sie weglässt, hat man eine Sünde begangen, aber der Wudu bleibt trotzdem gültig? Wie dem auch sei, die Mehrheit der Ulama sagt, dass das Sagen von Bismillah am Anfang des Wudu eine Sunna ist und keine Pflicht ist, also nicht wajib ist. Und die anderen, ihre Beweis haben wir gesagt, der Hadith, der umstrittene Hadith. Das Problem ist aber, natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass der Hadith nicht authentisch ist, dann spielt er keine Rolle und dann ist es klar, dass Bismillah sagen nicht wajib ist. Aber wenn der Hadith authentisch ist, dass man Bismillah sagen soll, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir verstehen die Aussage La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi, dass jemand, der Allahs Namen nicht beim Wudu erwähnt hat, keinen Wudu vollzogen. Entweder wir verstehen, diese Aussage hat keinen Wudu vollzogen, das heißt, sein Wudu ist ungültig. Das heißt, als hätte er keinen Wudu gemacht. Oder wir verstehen die Aussage folgendermaßen. Derjenige, der Allahs Namen beim Wudu nicht erwähnt, hat keinen, Klammer auf, vollkommenen, Klammer zu, Wudu vollzogen. Und der Unterschied ist klar. Das heißt also im zweiten Fall, und es gibt Textbeweise, bei denen man dieses Wort vollkommen hinzufügen muss, um den Hadith richtig zu verstehen. Es gibt viele Beweise dafür. Es gibt zum Beispiel die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: La imana liman la amanata lah. Das heißt sinngemäß übersetzt: Wer nicht vertrauenswürdig ist, wer nicht ehrlich ist, hat keinen Iman. Aber die Ahle Sunnah und Jama'a verstehen niemals unter diesem Hadith, dass eine Person, die betrügt und nicht vertrauenswürdig ist, dass sie deswegen kein Muslim mehr ist. Sondern sie verstehen den Hadith folgendermaßen: Wer nicht vertrauenswürdig ist, wer nicht ehrlich ist, ist kein vollkommener Gläubiger. Okay? Und auch gibt es andere Hadithe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Das heißt, jemand, der Zina begeht, ist, während er Zina begeht, kein Gläubiger. Und jemand, der klaut, stiehlt, ist, während er stiehlt, kein Gläubiger. Und dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstehen die Ahle Sunna auch wiederum, er ist kein vollkommener Gläubiger. Denn das Stehlen an sich, keiner würde sagen, dass das Stehlen an sich ein Naqid darstellt. Das heißt, dass man dadurch aus dem Islam abfällt. Versteht ihr? Und deswegen In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer den Namen Allahs beim Wudu nicht erwähnt, hat kein Wudu vollzogen. Darauf will ich hinaus. Es gibt beide Möglichkeiten, den Hadith zu verstehen. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Welche von den beiden sollen wir jetzt wählen? Weil die haben einen erheblichen Einfluss, richtig? Erst einmal, grundsätzlich halten wir uns an diejenige Bedeutung, die im Hadith steht. Also das Wort vollkommen in Klammern hinzuzufügen, ist nicht das, was normalerweise der Fall ist. Also das habe ich jetzt hinzugefügt, weil man das auch so verstehen kann. Aber normalerweise, wenn jemand zu dir sagt, du hast kein Wudu vollzogen, dann verstehst du darunter, dass dein Wudu ungültig ist. Das ist das normale Verständnis. Das heißt, das andere Verständnis mit der Vollkommenheit ist ein Verständnis, das man nur sagt, wenn es einen deutlichen Hinweis dafür auch gibt, einen anderen Beweis dafür gibt. Okay? Wie kommen also die meisten Ulama auf die Idee zu sagen, gemeint ist hier, wenn überhaupt, dann ist hier gemeint Wudu in Vollkommenheit. Warum? Weil es andere Beweise dafür gibt. Mindestens zwei Beweise gibt es, und das ist auch übrigens die richtigere Ansicht. Also richtiger ist zu sagen, dass das Wort Bismillah am Anfang des Wudu ist eine Sunnah und ist nicht Wajib. Und der Beweis dafür ist, Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim sagte, Ya ayyuha alladhina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum und so weiter. Das heißt also, o die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch euer Gesicht und eure Hände bis zu den Ellenbogen und streicht über den Kopf und wascht euch eure Füße. Okay? Wenn ich jetzt diese Ayah lese und diese Ayah umsetze, genau wie Allah das gesagt hat, wie kannst du nachher sagen, dass mein Wudu ungültig ist? Und der zweite Beweis befindet sich ebenfalls in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der Hadith ist bei Abu Dawud und bei Tirmidhi. Und zwar, als einmal ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, der noch nicht wusste, wie man richtig betet, sagte er zu ihm, فَتَوَضَّ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ فَتَوَضَّ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ heißt auf Deutsch übersetzt, vollziehe den Wudu auf die Art und Weise, wie Allah es dir angeordnet hat. Das heißt also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm das nicht erklärt. Er hat ihm nicht gesagt, wie er den Wudu vollziehen soll, sondern hat zu ihm gesagt, mach es einfach so, wie Allah es im Koran gesagt hat. Punkt. Und dann hat er ihm das Gebet beigebracht. Okay? Und wenn der Mann jetzt den Koran aufschlägt, wie soll er verstehen, dass er Bismillah sagen muss? Geht nicht. Okay? Und deswegen ist das einer der stärksten Beweise überhaupt. Und ein weiterer, dritter starker Beweis ist, dass man könnte ja sagen, Allah hat in dieser Ayah vier Körperteile erwähnt, die man waschen muss. Dann kommt noch die Reihenfolge dazu und Al-Mu'alah, wie wir sehen werden, inshallah, sechs Sachen erwähnt. Und die siebte Sache ist eben aus der Sunnah. Kann doch sein. Und der Beweis, dass das funktioniert, Allah sagt im Koran Karim, sprich, in dem, was mir offenbart worden ist, finde ich nichts Verbotenes, außer so und so und so und so. Das heißt, Allah subhanahu hat ein paar wenige Sachen erwähnt im Koran al-Karim, die zu essen verboten sind. In Surat al-An'am. Aber das ist laut den allermeisten Gelehrten nicht alles, sondern die Sunna hat doch ein paar Sachen hinzugefügt, die im Koran nicht drinstehen, die trotzdem haram sind zu essen. Und deswegen kann es sein, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas hinzufügt, was nicht im Koran steht, weil beides ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Beides ist Wahi. Beides ist Offenbarung von Allah azza wa jalla. Aber hier in diesem Fall ist es offensichtlich nicht der Fall, denn die Beweise, die vorhin erwähnt worden sind, weisen darauf hin, der Hadith von Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, فَتَوَضَّ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ vollzieht den Wudu so, wie Allah dir angeordnet hat. Und als Allah subhanahu wa ta'ala über das Jagen gesprochen hat, hat er ausdrücklich erwähnt, dass der Name Allahs darüber erwähnt sein muss. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. So esst von dem, worüber Allahs Name erwähnt worden ist. Also Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, hätte er es gesagt beim Wudu genauso. Erwähnt den Namen Allahs und dann wascht euch und so weiter. Hat aber nicht gemacht. Und der Autor hier hat eine gemäßigte Zwischenlösung. Wir bevorzugen die Ansicht, dass Bismillah zu sagen keine Pflicht ist für den Wudu. Aber man macht es und man unterlässt es nicht und macht es regelmäßig. Der Autor hier hat eine gemäßigte Ansicht auch, indem er sagt, die Tasmiya beim Wudu ist wajib, sofern man daran denkt. Das heißt also, wenn du es vergessen hast, dann brauchst du es nicht mehr sagen. Es ist also keine Gebetswaschungsbedingung. Es ist keine Bedingung für die Gültigkeit des Wudu, es sei denn, du denkst daran. Und andere Gelehrte sagen auch, der vollkommen halber kann man erwähnen, andere Gelehrte sagen, wenn man, soweit man sich daran erinnert, sagt man es nach. Also auch diejenigen, die sagen, man soll es sagen, manche von ihnen sagen, wenn du es am Anfang nicht gesagt hast, dann musst du es am Anfang sagen und dann Wudu sozusagen neu machen. Andere sagen, sag es einfach dann, sobald du dich daran erinnerst, auch wenn du noch auch wenn du schon da über deinen Kopf geschlichen hast. Und andere sagen, wenn du dich spät daran erinnerst, dann entfällt es. Aber wir haben bereits gesagt, die Ansicht, die wir bevorzugen. Der nächste Satz. Habt ihr noch Kraft, ja? Die Beschneidung ist wajib, sofern man keine Angst um sich selbst hat. Und der Qaza' ist makruh. Die Beschneidung, auf Arabisch Khitan, wird an dieser Stelle erwähnt, weil er hat vorher den Siwak erwähnt und der Siwak gehört zur Fitra eines Menschen, zur natürlichen Veranlagung eines Menschen und die Beschneidung ebenfalls gehört zur Fitra. Und wenn man von der Beschneidung spricht, dann meint man damit beim Mann derjenige, die Entfernung eines Teiles der Vorhaut, wie allseits bekannt. Und bei der Beschneidung der Frau meint man damit den oberen Teil der hervorstehenden Haut über ihrem Geschlechtsteil. Das ist, was man jeweils mit Beschneidung meint. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim alayhi salatu wassalam angeordnet, dass er sich beschneiden soll, obwohl er im Alter von 80 Jahren war. Und im Koran al-Karim gibt es einen Hinweis darauf, Allah sagte, وَإِذِ بِتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Sinngemäß übersetzt, und als Allah, und gedenke, als Allah, und gedenke, als Ibrahim von seinem Herrn durch bestimmte Worte auf die Probe gestellt worden ist. Und Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, das dazu gehört unter anderem die Beschneidung. Ja. In diesem hohen Alter, 80 Jahre, alayhi salatu wassalam. Und deswegen, die Beschneidung ist eine Angelegenheit der Fitra. Und wenn sie nicht durchgeführt wird, dann entsteht dadurch, wie Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala sagte, ein großer Schaden und Fassad und Unheil, der in den Gesellschaften, wo das nicht durchgeführt wird, größer ist, als in den Gesellschaften, in denen es nicht durchgeführt wird. Natürlich ist diese Pflicht eingeschränkt dadurch, dass sich daraus kein Schaden ergibt. Und deswegen sagte der Autor, rahimahullah ta'ala, sofern man keine Angst um sich selbst hat. Deswegen, wenn eine Person Angst davor hat, dass dadurch ein Schaden, ein dauerhafter, bleibender Schaden entsteht, weil zum Beispiel niemand da ist, der weiß, wie man das durchführt, dann entfällt es, beziehungsweise ist es erst wieder verpflichtend, wenn jemand da ist, der das machen kann. Und auch in diesem Fall gilt, wenn eine Person das selbst durchführen kann an sich, hat sie Vorrang. Weil das Anschauen der Aura, darfst du normalerweise, niemand darf deine Aura sehen, außer bestimmten Personen. Und deswegen, ich rede natürlich jetzt von erwachsenen Menschen. Weil die Beschneidung wird öfter bei Kindern schon, also bei vielen Menschen im Kindesalter schon durchgeführt. Ja. Und das ist natürlich eine andere Angelegenheit. Kann das Kind das nicht selbst machen. Ja. Aber wer ist es, wenn man erwachsen ist und zum Beispiel als Erwachsener den Islam annimmt und man kann die Beschneidung an sich selbst durchführen, dann soll man das an sich selbst durchführen. Und wenn man das nicht an sich selbst durchführen kann, dann guckt man auf eine andere Person. Da ist die weiß, wie man so etwas macht. Und die Tatsache, dass es Menschen gibt, die nicht wissen, dass so etwas richtig durchgeführt wird, bedeutet nicht, dass die Sache an sich schlecht ist. Sondern im Gegenteil, die Sache an sich ist eine sehr gesunde Sache. Und der Beweis dafür, dass es wajib ist, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache als Teil der Religion bezeichnet, Teil der Fitra bezeichnet hat. Und wir wissen, dass man die Beschneidung nur durchführen kann an einen anderen Menschen. Normalerweise macht das nicht an sich selbst. Normalerweise eine andere Person macht das für sich. Und die Tatsache, dass dadurch die Aura aufgedeckt werden darf, das kann nur sein, dass es deswegen auch verpflichtend ist. Denn wenn es keine Pflicht wäre, darf man nicht etwas machen, was normalerweise haram ist. Ja? Tayyib. Deswegen soll man sich nicht lustig machen über Leute, die diese Sache als verpflichtend sehen, wenn man der Meinung ist, dass es eine Sunna ist, des Propheten, die nicht verpflichtend ist, dann soll man das ruhig glauben, wenn man davon überzeugt ist und einen Beweis dafür auch hat. Ansonsten soll man sich nicht über andere Menschen lustig machen. Wenn also im hohen Alter man den Islam annimmt und man befürchtet für schlimme Folgen, oder dass die Stelle sich entzünden könnte, oder die Ärzte einem sagen, mach es lieber nicht, weil, also vertrauenswürdige Ärzte sagen, die Allah fürchten, die wissen, was Allah ihnen auferlegt hat, und dass sie die Wahrheit sagen müssen, wenn es zu einem Schaden käme, oder Befürchtung besteht, dass ein Schaden entsteht, dann nennt man das auf Arabisch den Zustand Haraj, und dann ist es keine Pflicht, wie bereits erwähnt. Er sagte in dem darauf folgenden Satz, der Qaza' ist makruh. Qaza', liebe Geschwister, bedeutet, dass man einen Teil seines Kopfes rasiert und den anderen Teil weglässt. Das heißt, entweder man rasiert nur in der Mitte oder man rasiert rechts und links, ja? Oder man rasiert nur hinten. Oder man rasiert nur den vorderen Teil, wie auch immer. Einen Teil des Kopfes zu rasieren und nicht den gesamten Kopf, all das ist eine Form von Qaza'. Und der Autor sagt jetzt zwar Makruh, aber dem Hadith näher ist zu sagen Haram. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verboten hat. Und wir verstehen Verbote grundsätzlich als Haram. Es sei denn, wir haben einen Beweis, dass wir dieses Verbot nicht als Haram zu verstehen haben. Einfaches Beispiel, was ein Beweis ist für viele Ulama, und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, dass man im Stehen trinkt. Daraus folgt normalerweise, dass das Trinken im Stehen verboten ist, Haram ist. Einem anderen Hadith authentisch überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen Samsam Wasser getrunken hat. Und ihr könnt euch vorstellen, deswegen sagen die meisten Ulama, dass das Trinken im Stehen nicht haram ist und der Makruh ist. Und andere sagen, das gilt nur speziell für Samsam. Ja, weil es darüber überliefert worden ist. Und wie dem auch sei, das ist nur ein Beispiel dafür, dass es manchmal Hinweise gibt in anderen Überlieferungen. Deswegen darf man, deswegen ist es die Gefahr, dass man einen Hadith hat, dass man direkt danach handelt, ohne die Gelehrten zu fragen. Weil dann passiert das eben, dass man von einer Sache überzeugt ist. Es kann sein, der Hadith ist aufgehoben, man sucht und gilt gar nicht mehr. Ja. Das ist zwar authentisch, aber gilt nicht. طيب. Was ist der Grund, warum man nicht einen Teil, warum man nicht einfach nur einen Teil seines Kopfes rasieren darf? Manche Ulama sagten, der Grund dafür, die Illa dafür ist, es eine Nachahmung der Juden. Und andere sagen, es ist einfach eine Art Ungerechtigkeit. Deinen eigenen Haaren sogar gegenüber. Dass du einen Teil kürzt und den anderen nicht. Oder einen Teil rasierst und den anderen nicht. Warum? Und sie sagen, der Grund dafür ist, es gibt andere, viele Hinweise dafür. Oder einige Hinweise dafür. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man nur mit einem Schuh rumläuft. Okay. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch wenn das umstritten ist, ja, aber er hat auch verboten, dass man halb im Schatten und halb in der Sonne sitzt. Entweder ganz in der Sonne oder ganz im Schatten. Und insofern weisen diese Hadithe darauf hin, dass man nicht nur gerecht anderen Menschen gegenüber sein muss, sondern sogar seinem eigenen Körper gegenüber gerecht sein muss. Und das sieht man auch beim Essen und Trinken. Essen und Trinken, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn es unbedingt sein muss, dann ein Drittel des Magens mit Essen füllen und ein Drittel des Magens mit Wasser füllen und ein Drittel des Magens freilassen, damit man atmen kann. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir diesen Hadith umsetzen. Wenn die Menschen das umsetzen, haben sie keine Gewichtsprobleme mehr. Und ein weiterer Illa, die sehr logisch ist, ist auch, dass die Leute, die Ahlul Fasad, das heißt die Menschen, die Leute wie Punker und solche Leute, dass sie solche Frisuren tragen. Und der gläubige Mensch, der soll äußerlich und innerlich ein sein wie ein Muslim. Und soll erkennbar sein als ein Muslim, als ein Gläubiger, Gottesfürchter. Und deswegen, die gläubigen Menschen erkennen sie ihrem Gesicht. Die gläubigen Menschen, sie strahlen aus ihrem Gesicht. Die anderen, sie sind finster. Sie erkennst du im Gesicht, dass sie weit weg von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Ich schlage vor, dass wir inshallah an dieser Stelle Stopp machen. Wir haben genug inshallah heute gelernt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen, denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Sallallahu alaihi wa sallam. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا